Folge 16 von 24. Wo wurden wir unterbrochen, liebe Zuhörer? Innen beim Essen wurden wir unterbrochen. Nachdem sich die Reisegruppe etwas von dem Schrecken tintenfischerstickter und Kronleuchter erschlagender Mitreisender innen erholt hatte, bahnte sich gleich wieder eine neue dramatische Entwicklung an. Nun, das ist ja interessant. Hm? Was denn? Schauen Sie, hier auf der Kommode, da liegt eine Langspielplatte. Eine Langspielplatte? Allerdings. Den Titel kenne ich allerdings nicht. Welchen denn? Hier steht, Schatz, ich grüß dich aus der Ferne. Schatz, ich grüß dich aus der Ferne? Ja, das ist nicht einfach nur ein Schlager, das ist ein Hammer. Ich erinnere mich noch sehr gut an das Erscheinungsjahr. Das muss 1924 rum gewesen sein. Ja, ich war mit 30. Was haben wir zu dem Lied geschmurft? Diese Langspielplatte mit diesem Schlager, das war eine äußerste Seltenheit. Ich kenne Leute, die hätten dafür gemordet. Ach. Ein Schlager also? Mhm. Auf einer Langspielplatte. Einer Langspielplatte? Einer Langspielplatte. Mhm. Was denn? Langspielplatte. Ja, ja, Langspielplatte, wie wir bereits erwähnten. Was erwähnten Sie bereits? Die Langspielplatte. Entschuldigung, ich habe zuerst Langspielplatte gesagt. Hm? Ja, ja, aber danach habe ich Langspielplatte gesagt. Ja, das sagten Sie bereits. Wir beide. Und? Langspielplatte. Ja, ja, was ist mit der Langspielplatte? In meinem Hotelzimmer lag auch so eine Langspielplatte. Wann? Als wir von unserer Sightseeing-Tour zurückgekehrt waren. Diese Langspielplatte? Ja, diese Langspielplatte. Und jetzt liegt sie hier. Und nicht nur das. Die hatte mein Freund hier im Auto. Und wir haben sie danach bei allen Toten gefunden. Die Langspielplatte? Die Langspielplatte. Ach, aber Ihr Freund, der lebt ja zum Glück noch, obwohl er die... Langspielplatte? Ja, das erwähnten Sie bereits. Die Langspielplatte? Ich? Nein, nein, nein, er. Und ich? Ja, Langspielplatte. Hat sie denn schon einer angehört? Die Langspielplatte? Die Langspielplatte. Was ist denn drauf? Musik. Welche? Nun, ich würde tippen, Tanzmusik. Tanzmusik? Tanzmusik. Entschuldigung. Ich wiederholte nur Tanzmusik. Für uns jetzt. Uns zwei. Nein, nein, allgemein Tanzmusik. Was ist mit Tanzmusik? Auf der Langspielplatte. Ja. Tanzmusik. Langspielplatte. Wenn ich jetzt noch einmal Langspielplatte oder Tanzmusik höre, dann eskaliere ich. Was? Langspielplatte? Nun, ich glaube, einige Gemüter hier sind doch recht erhitzt. Ja, es ist sehr stickig hier. Ich schlage vor, wir lassen uns erstmal etwas Starkes aus der Bar kommen. Aus den Schrecken. Kostas, bringen Sie uns bitte eine Flasche Whisky und eine Flasche Cognac. Warum das? Uso geht da doch auf aus. Dann nehmen wir zwei Flaschen Uso. Und ich drei Flaschen Eierlikör. Ach. Oh ja. Sagen Sie, bei der Toten unter dem Kronleuchter, kann man da wirklich nichts mehr tun? Ja, immerhin die rätselhafte Dame in Rot. Ich kann ja nochmal drüber schauen, aber ich... Nee, glaub nicht. Da, komm, wir schauen uns das nochmal genauer an. Na gut, tja, also, obenrum kann ich nichts erkennen. Tja, wie auch, da liegt der Kronleuchter drauf, ne? Puls fühle ich auch keinen mehr. Sonst irgendwelche Auffälligkeiten? Außer, dass sie tot ist. Guck da bitte mal unter dem Tisch. Wieso das denn? Ein Bauchgefühl. Ja, nur wieder. Und? Der fehlt ein Pumps. Was? Pumps, ja, ein Pump, also von zwei Pumpsen. Wieso? Pumps. Hm? Ja, das musst du sie fragen. Und das kannst du dir deshalb gleich sparen, denn antworten willst du ja nicht mehr. Aber Moment, wenn ich genauer hingucke, der fehlt nicht nur der Schuh, der fehlt auch der dicke Zeh. Rechter Fuß? Selbstverständlich. Hm. Das gibt es doch alles nicht. So, so, so. Also ich brauche jetzt mal dringend ein bisschen frische Luft bei all den Toten hier. Wer waren Sie nochmal, Bill oder Bob? Das weiß ich schon nicht mehr. Wenn ich jetzt nicht ein bisschen frische Luft kriege, dann falle ich vielleicht auch noch um. Und dafür braucht's doch nicht mal einen Mörder. Moment, Sie wollen uns verlassen? Wo der Mörder gerade wahllos um sich schlägt? Woher willst du das denn wissen, dass das wahllos ist, du Heupferd? Das hat doch hier inzwischen alles längst keinen Zusammenhang mehr. Ja, ich möchte Sie auch gar nicht verlassen. Sie sind... Bill! Ach, richtig, die Eiscreme. Ich möchte lediglich mal das Fenster aufmachen. Und das ist keine schlechte Idee. Frische Luft wird uns allen gut tun. Gut. Ja, das tut wirklich gut. Morgen fliege ich nach Hause und nehme Bob mit, oder Bob? Klar, Mann. Mir ist das hier zu blöd und zu gefährlich. Das macht doch keinen Spaß. Ich kenne sie alle überhaupt gar nicht. Ich habe sie noch nie gesehen. Und wenn ich ehrlich sein darf, ich will sie auch nicht wiedersehen. Und bevor ich jetzt hier auch noch in dem Bums ermordet werde... Oh Gott, ich kann ihn gar nicht. Oh nein, Bill ist tot. Ich habe ihn immer gehasst. Einfach von draußen durchs offene Fenster erschossen. Es gibt ein Geheimnis. Und dem komme ich noch auf die Schliche. Aber fürs Erste, bevor wir alle noch heute Abend hier sterben, verziehen wir uns jetzt besser. Parole, alle aufs Zimmer. Also jeder auf seins. Und nicht vergessen, gut abschließen. Alle folgten brav der Anweisung und verteilten sich rasch auf ihre Zimmer. Also alle, die noch übrig geblieben waren oder sind. Waren ja nicht mehr allzu viele inzwischen. Was aber auch den Kreis der Täter stark eingrenzte, wie Friedrichsberg gerade wieder neunmal klug bemerkt hat. Gut abschließend, Dahl. Der Tod steht vor der Tür. Ja, da lauert schon unterm Bett. In dem Zusammenhang. Warum müssen wir uns eigentlich wieder ein Zimmer teilen? Ich hab's gern familiär. Wir sind doch keine Familie. Und günstig. Ah, so. Also mir ist das ja ganz recht. Alleine würde ich mich doch ziemlich fühlen. Na ja. Die Gesamtsituation deutete auf einen beschaulichen Familienabend Marke die Waltons hin. Nacht, Jupp. Nacht, Willi. Nacht, Albrecht. Nacht, Jupp. Nacht, Albrecht. Ja. Nacht, Jupp. Nacht, Jupp. Nacht, Willi. Nacht, Willi. Du, Jupp? Ja. Schläfst du schon? Nein. Aber wie Friedrichsberg so in seiner Feinripp-Unterhose auf dem Sprung in die Federn war, entdeckte er eine Nachricht auf seinem Bett. Wir erwarten Sie um 0 Uhr im Amphitheater Ihre mythischen Freunde. Wer will denn mit dir befreundet sein? Du hast doch nicht mal richtig Familie neben deinem Zwillingsbruder und der sieht dir nicht mal ähnlich. Und was sind überhaupt mythische Freunde? Also wir sind's nicht. Wer sind die denn dann? Tja, wüsste ich auch gerne. Ich wüsste es nicht gerne. Was auch immer du vorhast, ich bleibe im Hotel. Eben nicht. Warum? Gerade weil ich nicht weiß, wer meine mythischen Freunde sind, trudeln wir gleich mal zum Amphitheater rüber. Was denn überhaupt für ein Amphitheater? Naja, das Amphitheater. Wie, das Amphitheater? Ganz Griechenland ist ein einziges Amphitheater. Und welches Amphitheater denn nun? Hier vor Ort kann es nur das Odeon des Herodes Atticus sein. Mhm. Das ist das Amphitheater hier um 0 Uhr. Da ist Geisterstunde. Und genau das macht es ja so spannend. Und es wurde tatsächlich spannend, sogar höchst dramatisch. Und einer von den dreien hätte es beinahe nicht überlebt. Wahrscheinlich ich. Psst, nicht alles vorher verraten. Ich habe nur geraten. War ja auch nicht schwer. Ihr könnt doch mal einen anderen treffen. Nein. Na gut. Und welchen Grund habe ich jetzt überhaupt, also mitzukommen? Damit es uns nicht erwischt. Auch wieder wahr. In der Mitte des steinernen Theaterrunds brannte eine enorme Ölfunzel und zeigte unseren tapferen drei Streitern, dass sich Friedrichsberg offensichtlich mit dem Odeon des Herodes Atticus nicht vertan hatte. Doch als sie selbst in die Mitte traten und von dort alle Rücken an Rücken ins antike Rund schauten, da sahen sie nur eins: Dunkelheit. Siehst du was? Wer? Du. Ich? Beide. Was denn? Ihr. Ihr, wie ich im Pluralis Majestatis? Ob du was siehst? Wen meint er jetzt? Uns im Sinne von ihr. Hm? Dich. Ja, meine ich doch. Und mich. Also uns. Nee, euch. Er will wissen, ob du was siehst. Ja, warum fragt er mich das nicht selbst? Hat er doch. Ich dachte, er meint dich. Wen jetzt, Straten? Egal. Ich verstehe nicht. Er versteht dich nicht. Verstehe ich nicht. Das ist eine ganz einfache Frage. Was? Ob du was siehst? Nee. Und du, Friedrichsberg? Ja, guck das selber. Also ich sehe nichts. Siehst du? Und dann geschah es. Wie aus dem Nichts erschien im Halbdunkel vor ihnen eine Sphinx. Ah! Der Dämon der Zerstörung. Woher weißt du das? Ich hatte Griechisch in der Schule. Ja, ich nur auf dem Teller. Dann gab die Sphinx den dreien in einem seltsamen Singsang ein Rätsel auf. Ist nicht rund, aber auch nicht eckig. Aber eckiger als rund. Es ist viel tiefer als hoch, aber auch nicht höher als tief. Es ist uralt. Und gar nicht jung, verbirgt sich und zeigt seine wahre Entfaltung doch erst in der fernen Zukunft. Was? Es ist doch eine Textaufgabe. Es ist eine Textaufgabe. Ich hasse Textaufgaben. Schon in der Schule. Und jetzt bin ich so alt und dann kommt diese Figur daher, in dieser eh schon saublöden Situation, wo es viel zu heiß ist und weit weg von zu Hause und stellt mir eine Textaufgabe. Die hast du doch nicht mehr alle. Müssen wir es jetzt lösen? Hat die uns um 0 Uhr hierhin bestellt, um uns eine Textaufgabe zu stellen? Ich glaube, mein Schwein pfeift. Nee, die kann mich machen. Ohne mich. Doch Dahl hatte noch keinen Schritt gemacht, als unsere drei tapferen Helden schon von allen Seiten umstellt waren. Es kam wie ein Fluch über sie. Die reine Eschatologie, das Endschicksal, die Gesamtheit der letzten Dinge, schlimmer noch als ein verkaufsoffener Sonntag bei Primark. Aber das hören wir uns in der nächsten Folge an. Weiter geht's mit Folge 17.